SWR 2 Hörspiel. Die Zulassung unabhängiger Parteien und freie Wahlen in der DDR sind wichtige Schritte auf diesem Wege. Wir wollen alles tun. Dennoch haben wir etwas einzubringen. Unseren Fleiß und unsere Beharrlichkeit. Und sollten wir nicht vergessen, unsere Improvisation. In Mecklenburg, in Thüringen, in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt wohlfühlen. Doberschütz! Doberschütz, mach auf! Doberschütz! Hallo? Was machen denn für ein Radausch nach 10? Ja, Abend. Ich will zu Doberschütz. In seiner Wohnung ist Licht. Ach, Sie sind das. Sie sind doch sein Kumpel aus dem Westen, der Zeitungsmann. Ja, genau. Petruschat. Petruschka, ja. Wissen Sie, ob Doberschütz zu Hause ist? Er ist zu Hause. Ja, warum macht er nicht auf? Doberschütz! Haben Sie einen Schlüssel? Nee, Sie müssen mal richtig jing drücken. Ist bestimmt nicht abgeschlossen. Ja? Richtig, mit Karacho. Mit Wumms. Sag ich doch. Doberschütz! Hey, Dob... Ach du Scheiße. Doberschütz! Hey! Doberschütz! Mensch! Der ist ja völlig hinüber. Doberschütz und die letzte Staatsjagd von Tom Peukert. Hörspiel in 2 Teilen. Erster Teil. Musik: Jean-Boris Schimczak. Regie: Thomas Leutzbach. Hey. Tanja? Die sagen, du warst auf der Intensivstation. 3 Promille. Wieso weißt du, dass ich hier bin? Petruschka. Ich hab gesagt, er soll dir nichts erzählen. Ja, hat er mir gesagt. Warum machst du das? Weiß nicht. Das ist doch kein Ausweg. Ja. Und du, wie geht's dir? Ist egal. Nein, erzähl. Ich hab gekündigt. In der Staatsbibliothek? Mhm. Ich bin beim neuen Forum. Richtig angestellt. Du bist Politikerin. Naja, also wir sind am runden Tisch. Im Sommer sind Volkskammerwahlen. Du, wenn wir die... Na, ist egal. Du hast dich nicht mehr gemeldet. Doch, ich habe mich gemeldet. Ich habe dir die Adresse gegeben. Eine Therapieempfehlung. Ich habe gesagt, ich will mit dir zusammenbleiben. Du hast gesagt, du willst nicht mit einem Alkoholiker zusammen sein. Ja, habe ich auch gesagt. Ja. Herr Doberschütz? Ja. Darf ich Sie mal sprechen? Worum geht's? Ich möchte gern, dass Sie für mich arbeiten. Darf ich reinkommen? Bitte. Nehmen Sie Platz. Danke. Herr Doberschütz, ich... Schicke mal voraus, ich bin ganz gut informiert über Ihren beruflichen Weg in den letzten Jahren. Damit meine ich nicht Ihre Arbeit an der Garderobe der Staatsbibliothek, ich meine das andere. Sie haben sich ganz schön was erlaubt. Privatdetektiv in der DDR. Wer sind Sie? Ich bin jemand, der gern Ihre Dienste in Anspruch nehmen würde. In Ihrem speziellen Gewerbe. Ich brauche Informationen über einen Mann, mit dem Sie gut bekannt sind. Einer Ihrer Freunde, Lutz Viehweg. Viehweg? Das ist nicht mein Freund. Aha. Sie haben in letzter Zeit mehrfach feuchtfröhliche Abende mit ihm verbracht. Macht man eigentlich nur mit Freunden. Warum wollen Sie Informationen über Vieweg? Ich muss mich da leider etwas zurückhaltend ausdrücken, Herr Doberschütz. Vorerst nur so viel. Es geht darum, Schaden von unserem Land abzuwenden. Aus der Krise, in der wir momentan stecken, keine Katastrophe werden zu lassen. Und dafür brauchen Sie Informationen über Vieweg? Ja, vielleicht täuschen wir uns, aber wir hätten gern mehr Klarheit. Wer ist wir? Ich bin ich, der Mann in Ihrer Küche. Nein. Nein? Ich arbeite nicht für Sie. Haben Sie Skrupel? Wegen Ihres Freundes? Lutz Vieweg ist möglicherweise mit Dingen beschäftigt, die auch Sie nicht gutheißen. Ich habe keine Skrupel. Aber ich will nicht für Sie arbeiten, wer auch immer Sie sind. Schade. Sehr schade. Ach, ich zeige Ihnen noch ganz kurz was, ja? Wenn Sie erlauben. Hier. Was ist das? Da steht Ihr Name drauf, sehen Sie? Blättern Sie ruhig mal rein. Was ist das? Das ist eine Akte, Herr Doberschütz. Ihre Akte. In dieser Akte steht alles über Ihren Lebensweg, Herr Doberschütz. Alles. Auch das, was Sie vielleicht vergessen möchten. Warum zeigen Sie mir das? Die Akte erfasst, was die Sicherheitsorgane der DDR jemals über Sie aufgezeichnet haben. Ein Original. Es gibt keine Kopien. Können Sie behalten, wenn Sie wollen. Sie sind ganz blass, Herr Doberschütz. Trinken Sie ein Glas Wasser. Machen Sie sich mal keine Sorgen um mich. Ich besitze die Möglichkeit, Ihren Namen aus sämtlichen Speichersystemen unseres Staatsapparats zu löschen. Das ist leichter, als Sie vielleicht denken. Das wäre Ihr Gesamthonorar, Herr Doberschütz, die Erfolgsprämie. Die Löschung Ihrer Vergangenheit. Sie können selbst über Ihre Geschichte entscheiden, Sie sind frei. Dafür möchte ich Informationen über Vieweg. Was er treibt, mit wem er zusammen ist, wo er sich aufhält und vor allem, wie seine Zukunftspläne sind. Sie haben angeblich Zugriff auf alle Akten. Und jetzt wollen Sie ausgerechnet von mir Informationen über einen Stasi-Offizier. Ehemaliger Offizier. Vieweg ist im November aus dem Dienst ausgeschieden, sofort nach Beginn der sogenannten Wende. Wir kennen möglicherweise nicht die wahren Gründe. Vieweg hat Versicherungen verkauft. Er wollte, dass ich mich bei ihm versichere. Möglicherweise, sage ich, hat Vieweg eine neue berufliche Aufgabe gefunden. Darüber wüssten wir gern mehr. Wer, wenn nicht Sie, könnte uns weiterhelfen, Herr Doberschütz? Da liegt Ihre Akte. Nehmen Sie sie. Na, nehmen Sie sie schon. Lutz Vieweg. Wir hatten Kriminalistik studiert. Vor mehr als 10 Jahren. Humboldt-Universität. Wie sie mich rauswarfen. Wegen Trunksucht und Disziplinlosigkeit. Vieweg hatte weiter studiert. Danach war er zur Staatssicherheit gegangen. Ja? Doberschütz hier. Hä? Wer? Frank Doberschütz. Doberschütz? Was willst du? Dich besuchen, Vieweg. Du hast mich doch auch besucht. Ja. Störe ich? Ja, nee. Komm hoch. 14. Neben Fahrstuhl links. In den letzten Jahren hatte Vieweg mir oft Schwierigkeiten gemacht. Aber vor ein paar Wochen war er an meiner Tür erschienen. Er suchte Zuwendung. Jemanden, der ihn tröstet. Über den Verlust seiner Karriere, seiner Privilegien, seiner Heimat. Vielleicht hatte sein Instinkt ihm gesagt, dass ich jetzt ebenfalls Probleme habe. Ich hatte mit ihm getrunken, obwohl ich ihn nicht mochte. Weil es egal war, ob ich alleine trank oder in schlechter Gesellschaft. Prösterchen, Prost. Ach. Finde ich gut, dass du kommst, Doberschütz. Naja, wenn man sich so lange kennt. Genau. Bist ein Kumpel. Brust? Ja, Brust. Nordhäuser. Steht plötzlich in der Kaufhalle. Nicht wie früher. Na, weg den Scheiß. Und wie läuft's bei dir? Was machst du gerade? Warum willst du das wissen? Weil ich selber was suche. Was man nun machen soll. In der neuen Freiheit. Mhm. Scheiß auf die Freiheit. Vielleicht kann ich dir was vermitteln, Dora Schütz. Demnächst. Ist nicht ausgeschlossen. Was denn? Psst. Ich sag schon Bescheid, wenn's soweit ist, ja? Na, darauf trinken wir mal. Das musst du mir nicht sagen. Oh, ich muss mal. Als er ins Bad ging, goss ich meinen Schnaps in die Spüle und füllte mit Leitungswasser wieder auf. Prost. Prost. Du hast wirklich was gefunden? Richtig was mit Perspektive? Da kannst du Gift draufnehmen. Bald darfst du mir die Stiefel küssen, Doberschütz. Ja. Aber ich denke an dich. Versprochen. Prost. Prost. Machst mich neugierig. Sag doch mal, worum es geht. So Geschäftsideen? Geschäftsideen? Ja. Junge, Junge. Das ist... Ach, das hat dich überhaupt nicht zu interessieren, Doberschütz. Nicht das kleinste bisschen, ja? Irgendwann schlief er ein, am Küchentisch. Die Wohnung war fast leer. Vielleicht hatte seine Frau das meiste mitgenommen. In einem der Zimmer stand nichts als ein Schrank. Stabil. Abgeschlossen. Ich fand keine Schlüssel. Auch nicht in Viehwegs Hosentaschen. An der Flurgarderobe hing eine Jägeruniform. Grüne Jacke, Stiefelhosen, Hut mit Feder. Wochenende Zeit? Du, ich habe viel zu tun. Ich weiß, ich würde uns was kochen. Hm. Sag mal, warst du mal bei der Adresse? Ich schaff das alleine. Mach das doch. Bitte. Vielleicht können die dir helfen. Ja. Ja. Ich muss los, ich melde mich. Tanja? Tanja? Bald dürfen Sie ihm die Stiefel küssen? Warum, Herr Doberschütz? Eine Jägeruniform? Das ergibt für mich keinen Sinn. Es finden keine Jagden mehr statt in der DDR. Jedenfalls nicht bei den Genossen. Vielleicht hat er die Uniform früher benutzt. Vielleicht müssen Sie mir ein bisschen mehr verraten, wonach ich eigentlich suchen soll. Nach allem, was wir wissen, ist Lutz Viehweg momentan eine Art Adjutant, Fahrer, Leibwächter. Eines Genossen aus dem Zentralkomitee der SED-Abteilung Sicherheit, hochrangiger Genosse ehemals. Und? Ja, was und? Das ist doch Ihr Genoss, oder? Sie wollen mir nicht sagen, wer Sie sind. Aber dass Sie dazugehören, das kann ich mir alleine erklären. Da haben Sie recht. Und was machen Sie jetzt? Jetzt? Jetzt suche ich einen Weg, wie es weitergeht. Für die Stasi? Die Stasi ist Geschichte. Aber das, was Sie so leger Stasi nennen, sind Menschen. Zehntausende. Die fragen sich jetzt alle in schlaflosen Nächten, habe ich noch irgendeine Chance auf ein Leben in Frieden und Würde? Oder bin ich ab sofort ein Ausgestoßener, ein Unmensch? Sie wollen wissen, wer ich bin? Ich bin jemand, der versucht, für dieses ungeheure menschliche Problem eine Lösung zu finden. Jemand, der versucht, eine Bombe zu entschärfen. Und Vivek will das nicht? Ich weiß es nicht. Sie müssen ihn zum Reden bringen. Ich kann nicht mehr machen, als mit ihm trinken. Doch. Hier, nehmen Sie das. Was ist das? Eine Chemikalie. Amobarbital im Volksmund Wahrheitsserum. Spinnen Sie? Das ist völlig ungefährlich, solange Sie es nicht übertreiben. 5 Tropfen in ein Glas Bier, nicht mehr. Vivek erzählt Ihnen was, ganz sicher. Ach, er hat übermorgen Geburtstag, wussten Sie das? Vielleicht feiern Sie mit ihm. Amobarbital. Herr Doberschütz, sämtliche Aktenbestände über Sie sind in meinem Besitz. Karteikarten, Magnetbänder. Ich bin sicher, mir ist nichts entgangen, auch nichts von dem, was damals an der Staatsgrenze passiert ist. Also, gutes Gelingen. Volkskammer verabschiedete Reisegesetz. Modrow also, ruft gelingt, von den persönlichen Vorurteilen hin zur Sache und zur effektiven Arbeitsweise zu kommen. Zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union. Ja. Hallo. Hallo. West-Berlin. Die Wohnung meines Freundes Petruschka im Cottbusser Damm. Dachgeschoss. So rum, riesige Räume, große Terrasse. Ja. Es war merkwürdig, ihn hier zu besuchen. Im Westen. Ja, ich. Komm, ich führe dich mal auf. Tja. Ja, und das ist ein Whirlpool, Doberschütz. Sowas hast du noch nicht gesehen, was? Ja. Hm. Brauchen Bier? Achso, nee. Lieber nicht. Du, ich sag dir, das war Wahnsinn. Wahnsinn! Totaler Wahnsinn! Da stehen 1000 Leute vorm Tor. Wir wollen rein! Wir wollen rein! Was kriegst du? Kaffee. Petruschka hatte am Tag zuvor den Sturm auf das Stasi-Ministerium in Ost-Berlin erlebt. Wir Westjournalisten, wir denken natürlich alle das Gleiche, ja, wenn das mal gut geht. Wir wollen rein! Wir wollen rein! Plötzlich wird das Tor aufgemacht. Von innen. Ja? Du siehst nur Volkspolizei. Von Stasi keine Spur. Und dann geht's rein. In Mielkes gute Stube. Die wilde Jagd durch alle Büros. Schreibtische auf, Schränke, alles raus. Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Scheiben kaputt, Türen eingetreten. Alle brüllen rum. Hörst du mir überhaupt zu, Doberschütz? Was? Du hörst mir nicht zu. Was ist denn los, Doberschütz? Ich mach mir Sorgen um dich. Warum bist du so durch den Wind? Du säufst dich ins Koma. Dich interessiert nicht, was in deinem Land passiert. Du denkst nicht an deine Zukunft. Ich hab keine Zukunft. Ich bin ein Mörder. Bitte? War ein Witz, Petruschka. Ein Witz? Ja. Selten so gelacht. Hier, dein Kaffee. Danke. Es wurde kalt in der 2. Januarhälfte. Ja? Ich kaufte Pralinen. Ich bin's. Eine Flasche Wein. Doberschütz? Ja, herzlichen Glückwunsch. Woher weißt du das? Staunst du was? Komm hoch, Junge. Vivek wohnte in Lichtenberg, in einer Plattenbausiedlung. Im Wohnzimmer eine riesige Schrankwand mit leeren Regalen. Nur ein Plattenspieler stand noch da. The winner takes it all. Prost. Prost. Lizenzplatten gab's in der Dienststelle so viel du wolltest. Ach, Geburtstag. Finde ich gut, dass du dich erinnerst. Mensch, ich hab doch... Ist doch alles scheiße. Meine Alte. Das Kind. Das ist alles scheiße. Tja. Was soll man jetzt machen, Vivek? Hm? Die Kakerlaken. Diese Wichser. Du, die zertrete ich. Doberschütz, bald knallt's hier. Glaubst du, dass für uns noch mal irgendwas Gutes passiert? Komm mal mit. Ja, komm mal mit, Freundchen. Komm mal mit. Er ging in das Nebenzimmer, schloss den Schrank auf. Ja. Hä? So. An einer Querstange hingen Maschinenpistolen, säuberlich nebeneinander. Auf dem Boden große, prall gefüllte Reisetaschen. Das ist das Gute. Was willst du damit? Damit gehe ich auf die Jagd. Was mit Kalaschnikows? Großwild. Wir schießen die Elefanten, Doberschütz. Was ist denn los? Scheiße. Ich hatte 5 Tropfen in sein Glas gegeben. Vielleicht war es zu viel. Oh, wie ein Mädchen. Ich vertrage nichts mehr. Na komm, komm her, ich helfe dir. Los, komm. Hier lang, komm. So, da, leg dich hin. Was denn für Elefantenviehweg? Hä? Richtige. Große. Viehweg. Viehweg! Hey! Lass mich. Lass mich. Der Schrank im Nebenzimmer war offen geblieben. 12 Kalaschnikows. AK-47. Neu. In den Reisetaschen Munition. Mehrere tausend Schuss. Auf einem Munitionsstapel lag eine Landkarte. Maßstab 1 zu 10.000. Wegenetz, Landschaftssymbole, Siedlungen. Keine Ortsnamen. Im Zentrum der Karte ein schraffiertes Gebiet, von Wäldern umgeben. Objekt B war handschriftlich eingetragen. Er war bei Bewusstsein. Aber es würde eine Weile dauern, bis er wieder Fragen beantworten konnte. Dass von den damaligen 85.000 Angehörigen bereits 30.000 entlassen sind. Mit diesem Wort, mit linke Kräfte und sozialistische Kräfte und soziale Planwirtschaft oder sozialistische Planwirtschaft und daher nicht klar, was mit dem Begriff meinen. Die bewaffneten Organe. Weitere 20.000 würden in Kürze entlassen. Toll, dass du vegetarisch gekocht hast. Ist das auch nur eine Spreewald-Spezialität? Gab's bei meinen Großeltern. Aber nie am Wochenende, da gab's Fleisch. Times are changing. Du sagst es. Und? Was macht die Politik? Stress. Die Blockflöten wollen unbedingt die Wahl vorziehen. Warum denn? Die reden nur noch von deutscher Einheit, Wiedervereinigung. Als ob wir nicht selber was Tolles machen könnten, oder? Mit unseren Leuten. Die Blockflöten haben noch nie was selber gemacht. Stimmt. Die holen sich als Politiker aus dem Westen. Kohl. Er steht auf dem Marktplatz, ey. Muss ich mal sehen, wie so ein dicker Elefant, ja? Wenn alle brav sind, gibt's hier die D-Mark. Ein Elefant? So sieht er doch aus, oder? Ja, ist ein bisschen gemein, ich weiß. Gibt's noch was? Ach so, ja klar. Das ist eine Militärkarte, Herr Doberschütz. Wird auch von unseren Förstern verwendet, in den Staatsjagdgebieten. Keine Ahnung, warum Viehweg sowas hat. Ach, Objekt B, das haben wir aufgeklärt. B heißt Birkenklause, eine Jagdhütte in der Schorfheide. Da sind ein paar Gästezimmer, nichts weiter. Passt zur Jägeruniform. Herr Doberschütz, Sie müssen mehr aus Viehweg rauskriegen. Konkretes. Geben Sie ihm nochmal das Serum. Nein. Ein Tropfen weniger. Wollen Sie Ihr Honorar oder wollen Sie es nicht? Überwachen Sie ihn lückenlos. Viehweg nutzt ein Lada Niva. Kennzeichen schreibe ich Ihnen auf. Hier sind D-Mark. Mieten Sie ein Auto in West-Berlin, das ist unauffälliger. Viehweg hat bis jetzt jedes Mal gemerkt, wenn wir ihm gefolgt sind. Er riecht uns. Riecht die Genossen. Die ehemaligen. Leichter Schneefall. Der Lada Niva stand direkt vor Viehwegs Haustür. Beim Warten trank ich Weinbrand. Gegen die Kälte. Und gegen den Ekel. 10 Uhr abends. Viehweg. Er trug eine dunkle Jacke, Wollmütze, Rucksack über der Schulter. Er stieg in den Lada. Die Fahrt war kurz. Eine Gegend mit Einfamilienhäusern. Enge Straßen, wenig beleuchtet. Viehweg lief zielstrebig. Hinter einer Biegung war er verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Es gab keine Seitenstraßen. Ich lief bis ans Ende der Straße. Nichts. Keine Spur. Auf dem Rückweg kam mir ein Mann mit Hund entgegen. Als er auf meiner Höhe war, knallte es. Haben Sie das gehört? Ja. Das ist doch von Silvester. Die knallen die ganze Zeit. Das war früher alles verboten. Das ist hier doch kein Schwein mehr. Das ist hier nur noch ein Irrenhaus. Viehweg stand wieder auf der Straße. 50 Meter von mir entfernt. Ich drückte mich gegen eine Hecke. Viehweg lief Richtung Auto. Ein großes Grundstück. Hohe Büsche. Weh nährlich stand am Klingelschild. Die Gartentür war offen. Hinter den Büschen eine hell erleuchtete Veranda. Hallo? Ein Mann saß an einem Schreibtisch. Hallo? Kopf auf der Tischplatte. Hallo? Eine dunkle Pfütze hatte sich um seinen Kopf gebildet. Weißes Papier, rot gefärbt. Der rechte Arm hing herab. Auf dem Boden eine Pistole. Als wäre sie ihm aus der Hand gefallen. Nach dem Schuss. Der Kopf war seitlich gedreht. Ich kannte das Gesicht. Wehnährlich also. Wehnährlich. Der Mann in meiner Küche. Was passierte gerade in der DDR? Hat es eine Bedeutung? Und falls ja, für wen? Der Spiegel hat mittlerweile sämtliche Namen. Komplette Führungsebene. Jeder General. Und? Es hat mich richtig Spesen gekostet, mein Lieber. Wer war das? Also, W heißt Wilfried. Wilfried Nährlich. Generalmajor Auslandsspionage. Weiß natürlich niemand, was er so genau gemacht hat. Schade. Tja, schade. Wenn du nicht einen guten Freund hättest, wäre jetzt Sendeschluss. Aber ich habe einen guten Freund, stimmt's? Ich denke schon. Wilfried Nährlich war im DDR-Fernsehen Anfang Dezember eine Reportage über die Zukunft der Stasi. Willst du dir das ansehen? Ja. Ja, das dachte ich. Moment. So. Nährlich wird scharf befragt. Unsere Mitarbeiter sind doch keine ideologischen Fanatiker. Das wird jetzt gern so dargestellt, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit Ihrer Meinung nach? Verstehen Sie doch, niemand will, dass die DDR jetzt zu einem Spielball extremistischer Kräfte wird. Auch in Bonn will das niemand. Der geordnete Übergang zu einer neuen gesellschaftlichen Stabilität, das liegt uns genauso am Herzen wie den meisten anderen im Land. Wir sind bereit, uns zu engagieren. Wir übernehmen Verantwortung. Ausgerechnet Sie. Verwechseln Sie das MFS nicht mit der Partei. Dort wurde die Linie vorgegeben, dort wurden die Entscheidungen getroffen. Wir haben die Befehle nur ausgeführt. Ja, das war's. Und? Kannst du damit was anfangen? Nee. Es tut mir leid. Ja, schon gut. Danke, Petruschka, danke. Kilometer nördlich von Berlin, die Schorfheide. Märkischer Kiefernwald, riesige Flächen, dünn besiedelt. Auf der Fernstraße Richtung Norden fuhren kaum Autos. Es gab Dutzende Forstwege in den Wald hinein. Aber ich wusste sofort, ich hatte den richtigen gefunden. Der Boden, ein grauer Brei aus Schnee und Schlamm. Spuren von LKWs. Kettenfahrzeuge. Nach Viveks Karte würde der Weg in ungefähr 3 Kilometern auf Objekt B stoßen. Ich hielt weiter vor, versteckte das Auto in einem Querweg. Ein sonniger Tag. Der Schnee glitzerte. Viel früher als die Karte erwarten ließ, stieß ich auf einen Zaun. Stacheldraht. Er war neu. In der Ferne bellte ein Hund. Das Bellen kam näher. Sekunden später schoss ein Schäferhund zwischen den Bäumen hervor. Wie rasend schleuderte er sein muskulöses Körper gegen den Zaun. Die Zähne schnappten durch die Luft. In der Ferne hörte man einen Motor aufheulen. Ich rannte zurück. Auf dem Waldweg kümmerte ich mich nicht um Schlaglöcher. Der Militärjeep hinter mir tat es ebenso wenig. Er hatte mich fast erreicht, als endlich die Landstraße auftauchte. Ich fuhr auf, ohne abzubremsen. Auf der Straße konnte der Jeep mir nicht folgen. DDR-Grenzsoldaten begannen gestern Abend mit dem Abriss der Berliner Mauer. Zunächst sollen bis Freitag etwa 320 Meter im Stadtbezirk Mitte abgetragen werden, sagte Oberstleutnant Menzel. Die DDR-Außenhandelsfirma Limex will seinen Angaben zufolge die Mauerstücke verkaufen. Das ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Was meinst du? Eure Politik. Wie ihr euch das vorstellt. Ein schönes Land voller guter Menschen, in dem man was Tolles machen kann. Sag mal, hast du getrunken? Pff, darum geht's nicht. Ihr müsst aufwachen, Tanja. Das ist alles viel beschissener. Du musst aufwachen. Jetzt hör mir doch mal zu. Du denkst, ihr könnt dir was Tolles machen. Aber es funktioniert nicht. Weil es kein Spielplatz ist. Die lassen euch nicht spielen hier. Die sind... Frank? Hör mir doch mal zu. Nein, hör du zu. Du hast Angst vor der Zukunft. Du hast Angst, dass du schuldig bist. Aber das kannst du nicht wegtrinken. Da gehst du kaputt. Lass dir helfen. Nein. Nein! Tanja! Tanja! Scheiße. Was bist du denn für ein Knilch? Wie bitte? Schwerverbrecher oder was? Was machst du denn mit meinem Auto? Ich hatte den Mietwagen für Viveks Observierung in Kreuzberg ausgeliehen, bei einer kleinen Firma. Als ich den Wagen abholte, roch es im Büro nach Marihuana. Als ich ihn zurückbrachte, ebenfalls. Bei mir waren Typen, die wollten wissen, wer das Auto gemietet hat. Dein Auto. Die wollten Name, Adresse? Haben sie denen meine Adresse gegeben? Ich hab meine Keule rausgeholt. Hier. Dit. Ist Berlin-West, halt gesagt. Hier sind wir unsere eigene Mafia. Da brauchen wir euch Pfeifen aus dem Osten nicht. Die waren aus dem Osten? Ja, 100 pro. Ja, kick nicht so. Ich hab denen nichts gesagt. Aber das nächste Mal leistet ihr woanders eine Karre aus, klaro? Ihr habt genug Kapitalisten in der Stadt. Die können Stress hier brauchen. Viveg kämpfte gegen seine eigenen Genossen, ohne Skrupel. In der Schorfheide passierten Dinge, von denen niemand etwas erfahren sollte. Es ging mich nichts an. Mensch, Doberschütz! Das ist die Story des Jahrtausends! Petruschka sah das anders. Ich will wissen, was dahinter steckt. Ich will das wissen, aber sowas von. Ich hatte ihm alles erzählt. Die ganze Geschichte. Mein Auftrag, Viehwegs Waffen, der tote General, Objekt B. So, das ist der Leutnant. Tag. Tag. Ja, wollen wir? Rein in die Jutestube. Sie sitzen da und Sie da. Schneiden Sie sich an. Wenn Ihnen schlecht wird, schauen Sie nach vorne, nicht nach unten. So, Gatov, Gzletto? Was? Ready for takeoff? Ja, klar, ready. Nur dabei. Petruschka hatte einen Offizier der NVA kennengelernt, Hubschrauberpilot. 12 Minuten bis Schorfheide, plus minus 2. Aha. Der Leutnant bot Flüge an, für Privatleute. Er nutzte einen alten NVA-Hubschrauber. Staatsjagdgebiet. Honecker ist jeden Dienstag in die Schorfheide, nach der Politbürositzung. Müsste pünktlich Schluss dahin, damit der Chef noch Büchsenlicht hat. Die Förster haben ihm Hirsche zugetrieben. 5, 6 Stück hintereinander. Honecker sitzt auf seinem Stühlchen. Bam, bam, bam. Ja, war gut fürs Selbstbewusstsein. Bam, bam. Die haben alle wie verrückt auf Tiere geschossen. Das ganze Politbüro. Wissen Sie warum? Weil die Druck hatten. Immer nur Druck. Von ihren Mitgenossen, von der Sowjetunion, von den Zuständen im Land. Nur Druck, Druck, Druck. Da schießt man Tiere tot. Bam, bam, bam. Wie schnell fliegen wir? 190. Wollen Sie fotografieren? Ja. Dann geht ein bisschen runter. Sehen Sie das? Was denn? Das sind Tarnnetze. Soll ich weiter runter? Ja. Dann kriegen die uns wahrscheinlich mit. Ziemlich voll, würde ich sagen. Können Sie das Zeug unter den Netzen erkennen? Panzer. SPWs. SPWs? Schützenpanzerwagen. Richtig. Sogar Artillerie. Mit Feldküchen. Sanitärwagen. Gehört das alles zur NVA? Nicht zwingend. Die Polizei hat es auch. Jedenfalls hat Meister davon. Und die Stadtsicherheit? Ja, die sowieso. Die haben alles. Oh, jetzt ist da unten ein Alarm. Sehen Sie? Die haben natürlich Funk. Wahrscheinlich wissen die schon, dass wir privat unterwegs sind. Hier die Hühner. Geh mal ein bisschen höher. Haben Sie Ihre Fotos? Ja, habe ich. Hey, die haben ja dicke Eier. Die klopfen gleich an. Schießen die auf uns? Scheiße. Was ist das? Die haben einen Schuss vor den Bug gekriegt. Die sind ja wahnsinnig. Die spielen Krieg da unten. Ist was kaputt? Sieht doch nicht. Wir verlieren Treibstoff. Wahrscheinlich eine Leitung. Ich krieg zu wenig Treibstoff. Scheiße. Ich brauche eine freie Fläche. Überall nur scheiß Bäume. Scheiße. Scheiße. Scheiße, wir müssen runter. Da vorne ist eine Lichtung. Ja. Scheiße. Oh. Ist er noch am Leben? Ja. Und Sie? Was ist denn hier los? Was ist hier verdammt nochmal los? Erklären Sie uns das. Sie sind Offizier. Ich meine, Sie kennen sich doch aus mit solchen Sachen. Solche Sachen? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit solchen Sachen. Wieso schießen die auf uns? Oh, was machen wir jetzt? Holen Sie Hilfe. Hilfe? Wer soll uns denn helfen? Die Volkspolizei! Die Volkspolizei? Soll ich denen sagen, Schlacht in der Schorfheide? Wir brauchen Verstärkung. Bitte komm! Die Volkspolizei ist in Deckung. Die kommt nur, wenn sie muss. Und nicht mal dann. Mann, die haben alle Angst. Außerdem mal keine Lizenz für das Ganze hier. Was war das? Ich habe keine Lizenz. Keine Erlaubnis. In der DDR macht gerade jeder, was er will. Ich hab mir den Hubschrauber ausgeborgt. Der steht sowieso nur rum. Auf dem Schrottplatz. Privatinitiative. Freie Bahn dem Tüchtchen. Wird doch immer davon geredet jetzt. Der Leutnant ließ seinen Hubschrauber einfach im Wald stehen. Wir liefen 2 Stunden bis zur nächsten Bahnstation. Anschließend begründete Vizeregierungschefin Christa Luft, Minister für Wirtschaft, die für die Beteiligung von ausländischem Kapital nötigen Verfassungsänderungen. Sie teilte mit, dass aufgrund der Beratungen in den Ausschüssen auf die Festschreibung der Dominanz des Volkseigentums in diesen Fragen verzichtet wurde. Ich saß in meiner Küche. Wie heißt es so schön? Man weiß nicht ein noch aus. Natürlich hatte Tanja recht, Alkohol macht es nur noch schlimmer. Aber für einen Moment war Ruhe im Kopf. Ich las die Akte, die Wilfried Nährlich mir gegeben hatte. Seite 24 folgende. Ermittlungsverfahren. Straftat. Ungesetzliches Verlassen der DDR. Sülzfeld, Bezirk Suhl. 12. Juli 1975. Mein Name in Großbuchstaben. Unteroffizier Frank Doberschütz. Nach Anruf. Doppeltem Warnschuss. Feuert. Der Unteroffizier. Irmela. Frankie, kann ich rinkommen? Klar, komm rein. Die alte Irmela wohnte nebenan. Sie trank zu viel. Wie ich. Sie hatte mich in ihr Herz geschlossen. Was sie nicht davon abgehalten hatte, jahrelang über mich Bericht zu erstatten. Mensch, Frankie, wie soll ich das sagen? Das war immer so... Naja, so gut bei denen in der Wohnung. Da gab's Kaffee und Schnäpperchen. Und wenn ich mal Geld brauchte, haben die auch geholfen bei meiner Rente, weißt du doch. Ich hab nichts Schlimmes erzählt. Überhaupt nichts. Aber die waren wie bekloppt. Die wollten nicht glauben, dass du ein guter Junge bist. Sie hat es mir gestanden. Am Tag, als die Mauer fiel. Frankie, ich hab uns was zu trinken mitgebracht. Hier. Was feinet. Alter Weinbrand? Nehmen wir einen kleinen Schluck. Klar. Ach Mensch, Frankie, wie soll ich das sagen? Die waren wieder da. Gestern. Wer? Die? Na, die. Ich meine, das waren nicht dieselben. Den kannte ich ja nicht von früher. Aber ich weiß doch, wie die aussehen. Das ist doch eh ne Type. Der hat mir gefragt, ob ich manchmal in deine Wohnung bin. Klar, habe ich gesagt, andauernd. Da hat der was aus seiner Tasche gezogen. So ein ganz kleines Ding. Das soll ich in deiner Wohnung mal verstecken. Irgendwo, wo es keiner sieht. Am besten in der Küche. Und wenn es klappt, gibt's wieder Prämie. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich bin eine alte Frau, ich kann nicht verstecken, ich kenne mich nicht aus damit. Und dann? Ist er wieder abgezogen mit seinem Ding. Gut. Irmela, sehr gut. Mensch, Frankie, ich will nicht, dass das wieder anfängt. Ich hab Angst vor denen. Wenn du nicht machst, was die sagen, die hauen dir die Beine weg, dann bist du ganz schnell im Bautzen. Ich hab doch Angst. Musst du nicht, Irmela. Ist vorbei. Ja, ist vorbei, wa? Bloß gut. Ist ja alles vorbei, wa, Frankie? Ist vorbei. Ist doch alles vorbei, oder? Komm, Irmela, wir trinken noch einen. In Berlin treffen sich heute Wirtschaftsfachleute des neuen Forums mit Experten von bundesdeutschen Banken, Universitäten und Bauunternehmen. Unterschiedlich sein kann. Der Kreditvergabe, der Unternehmensbewertung, Führung sowie der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften. Hast du die Fotos? Nee. Wie nee? Ist nichts geworden. Was heißt denn das? Kamera ist kaputt, wahrscheinlich beim Absturz. Mann. Mann, was machen wir jetzt? Wir haben überhaupt keine Beweise. Gar nichts, wir machen gar nichts. Ist egal. Du hast eine Fahne, Doberschütz. Na und? Du warst gerade im Krankenhaus als Schnapsleiche. Und jetzt trinkst du schon wieder? Ja. Weißt du denn selber, warum du das machst? Weißt du es wenigstens selber? Ja. Ja? Ja. Aber du willst mir das nicht erklären. Ist das richtig? Ja. Weißt du, was mich immer am meisten genervt hat in eurer DDR? Die scheiß Geheimniskrämerei. Alle haben in diesem Land was zu verstecken. Alles ist geheim. Keiner lebt offen. Keiner bekennt sich. Die da oben haben euch angesteckt. Misstrauen, Vorsicht, bloß nicht zeigen, was los ist. Ja. Niemand darf was wissen. Psst, es könnte einem ja schaden. Du weißt nicht, wovon du redest. Was? Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Ich habe euch studiert, jahrelang. Euch. Ja, euch. Denkst du denn wirklich, ich habe nicht gemerkt, dass ich nur einen Teil von dir kenne? Mein Freund Doberschütz. Ha, immer vorsichtig, immer aus der Deckung. Weil ich ein Fremder bin für dich, stimmt's? Ja? Man weiß nicht, ob man mir trauen darf. Nein, das ist... Ach, die Mauer, nein. Die ist nicht nur da draußen. Die ist auch in eurem Kopf. Es tut mir leid, es... Ach, was scheiß drauf. Mach, was du machen musst. Vielleicht findest du noch jemanden, dem du wirklich vertrauen kannst. Der muss aber wahrscheinlich aus der DDR sein. Einer von euch. Petruschka! Ach, ich hab zu tun. Peter... Der Schlaf ist ein Feind, von dem man sich nicht trennen kann. Nachts muss ich zurück. Oft. Der Pfad neben den Zäunen. Die Lichtung. Das Tal. Alles ist hell. Es riecht nach Sommer. Unten im Tal die Baumgruppe. Eine Bewegung im Schatten. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht ist es ein Tier. Wenn ich Glück habe, wache ich auf. Ich schwitze und zittere. Wenn ich kein Glück habe, gehe ich weiter. Ich gehe wie eine Maschine. Wie ein Roboter. Ich kann nicht anders. Der Schatten löst sich. Ich schreie. Der Schatten läuft. Ich schreie. Läuft. Den Rest der Nacht stehe ich am Fenster, trinke lauwarmes Wasser aus der Leitung und warte darauf, dass die erste Taube im Hof erscheint. Hallo, hier ist Tanja. Tanja. Nachrichten fürs neue Forum, bitte nach dem Piep. Tanja. Ciao. Ich verließ die Telefonzelle. Die Tür schloss sich hinter mir. Tag, Doberschütz. Vivek. Hast du auf mich gewartet? Ja. Da vorne steht mein Auto. Ja, komm. Wir fahren eine Runde. Wieso? Was ist los? Erzähl ich dir im Auto. Komm, steig ein. Was passiert, Vivek? Wieso fährst du mit mir Auto? Vorsichtsmaßnahme. Bisschen Konspiration. In diesem Auto gibt's auf jeden Fall keine Wanze. Aha, Konspiration. Warum denn? Ich sag mal so, Doberschütz. Wunderst du dich eigentlich nicht über das, was bei uns los ist? In der DDR? Ja. Hast du dich in den letzten Wochen nicht gefragt, warum hier alles zusammenbricht? sang- und klanglos? Warum ziehen hier alle den Schwanz ein? Bloß weil ein paar Assis auf der Straße rumrennen und schreien, keine Gewalt, keine Gewalt. Warum kriegen die nicht eins auf die Mütze? Und gut ist. Naja, hast schon recht. Ist erstaunlich. Erstaunlich? Das ist die größte Schiebung, die es je in diesem Land gegeben hat. Wir liefern die Waffen ab. Wir liefern freiwillig die Waffen ab? Wir schmeißen unsere Uniform einfach in den Dreck. Wir machen uns zum Hampelmann vor ein paar Assis. So siehst du das. Ja, so sehe ich das. Siehst du es denn anders? Also ich war nicht bei der Staatssicherheit wie du. Aber ich verstehe, was du meinst. Klar verstehst du das. Mensch, Doberschütz, ich weiß doch Bescheid. Staatsgrenze. Du hast doch Eier gehabt. Du warst doch ein Mann, der wusste, warum er auf dem Posten steht. Doberschütz. Du, ich sehe dich irgendwie als Freund. Ich habe keine Freunde. Brauche ich nicht. Aber mit dir, das ist doch irgendwie Freundschaft, oder? Jetzt sag doch auch mal was. Klar. Freundschaft. Vivek. Du hast doch gesagt, du suchst was. Was du machen kannst. Jetzt. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Ich habe dir versprochen, ich denke an dich, wenn es soweit ist. Stimmt. Ich sag mal so, Doberschütz. Hier ist bald Schluss mit lustig. Dann kommt's auf jeden Mann an. Für uns oder gegen uns. Klingt geheimnisvoll. Mehr kann ich noch nicht sagen. Aber ich will wissen, ob du dich engagieren willst. Mit mir zusammen, wenn es drauf ankommt. Warum nicht? Also ja. Ja. Gut. Gut. Vivek parkte den Wagen am Straßenrand. Vielleicht hat die ganze Scheiße auch was Positives. Ich hab noch nie einen Freund gehabt. Er streckte mir seine Hand entgegen. Ab jetzt bist du in Bereitschaft, Oberschütz. Ich nahm seine Hand. Doberschütz und die letzte Staatsjagd von Tom Peukert. Hörspiel in zwei Teilen. Erster Teil. Mit Frank Doberschütz, Felix Göser, Peter Petruschka, Laszlo Kisch, Lutz Viehweg, Thomas Arnold, Tanja, Heike Warmuth, Irmela, Nadja Engelbrecht, Auftraggeber Uwe Preuß, Leutnant Florian Lukas, sowie Susanne Jansen, Johannes Benecke und viele andere. Technische Realisation Andreas Meinetzberger. Regieassistenz Oliver Martin. Musik Jean-Boris Schimczak. Regie Thomas Leutzbach. Dramaturgie Hanna Georgi. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.